Ich laufe durch mein Leben und habe alles satt. Du willst mir was erzählen, doch ich bin zu abgefuckt. Abgefuckt von dieser Welt, abgefuckt von mir selbst. Ich hasse einfach alles, also geh mir nicht mit. Du machst alle auf den Sack, hau doch ein bisschen ab. Und lass mir meinen Frieden, Menschen sind wie Insekten. Ich will sie zerquetschen, wenn sie meinen Kopf zu sehr stressen. Bin ein Dämon aus der Hölle, mach hier besser keine Welle. Opfer, du willst hier stellen, geh deine Söde beißen. Kannibalen, Menschenfresser, Hurensohn, Vernichter, keine Enkeltin. Blutgericht, das ich auf Erde bringe. Meine Klinge in dein Fleisch, meine Klinge ist ein Schwert. Und falls du Gegenwehr bringen solltest, roll dein Kopf auf den Beton. Gegen einen Dämon hat ein Mensch keine Chance. Meine Träume sind verloren und ich hab das Leben verlassen. Es gibt 10.000 Gründe, euch alle zu hassen. Du willst mit mir reden, doch ich höre dir nicht zu. Ich pack dich am Genick und dann verschwindest du. Meine Träume sind verloren und ich hab das Leben verlassen. Es gibt 10.000 Gründe, euch alle zu hassen. Du willst mit mir reden, doch ich höre dir nicht zu. Ich pack dich am Genick und dann verschwindest du. In der Nacht, wenn ich scream, in der Nacht ist mein Ziel, Angst und Schrecke zu verbreiten. Menschen müssen für mich leiden, meine Gedanken, sie kreisen um das Gekreische, um das Geschrei, ob groß oder klein, spielt für mich keine Rolle. Es rollen die Köpfe durch mein Schwert, der Alter, er wird genährt mit dem Blut der Gotteskinder. Psychologe, denke mein Kopf, er denkt behindert, doch meine Gedanken klarer als die Irre. Ich schlachte einfach alles, so wie Menschen meine Tiere. Zwei Hufen und Hörner und ein Gruß an den Teufel, sammel Seelen dieser Leute. Jeder, der mir im Weg steht, wird grausam hingerichtet, bis die Vernichtung einkehrt. Weg ist diese Erde leer. Säuberungsaktion, Kathedralen, sie brennen, wenn ich mich ihnen näher. Der Papst weint die Tränen als mein Gegner, dieser dumme Verräter. Meine Träume sind verloren und ich hab das Leben verlassen. Es gibt 10.000 Gründe, euch alle zu hassen. Du willst mit mir reden, doch ich höre dir nicht zu.